Verbrechen mit Vorbedacht. Kriminalhörspiel von Matthias Brandt. Nach der Erzählung von Witold Gombrowicz. Übersetzung aus dem Polnischen Walter Thiel. Kutscher, warum hat man es nicht für nötig befunden, mich von der Bahnstation abzuholen? Ich weiß nicht, gnädiger. Ich hatte eine Depesche geschickt. Sie ist vom Adressaten eigenhändig empfangen worden. Warum hat man mich nicht ordnungsgemäß mit dem Wagen abgeholt? Ich weiß es nicht, gnädiger Herr. Ich stand doch nur am Bahnhof, der Kutsche, jeden Tag. Was weißt du eigentlich? Nichts, gnädiger Herr. Das dachte ich mir. Brav. Der Rücken des Kutschers. Immer dieser dienstfertige, gebeugte Rücken. Oh, wie kann man nur so ganz Rücken sein? Immerfort Rücken. Ausgesetzt Augen und Händen des Dahintersitzenden immerfort. Wir sind da, gnädiger Herr. Klopf. Gnädiger Herr, es schneit und windet. Ja, eben. Deshalb sollst du ja klopfen. Mach schon. Es öffnet niemand, gnädiger... Das sehe ich. Naja, werde ich mich selbst bemühen. Hallo? Hallo, Herr Kubiszewski? So lassen Sie doch öffnen. Dobry wieczór. Sorgen Sie bitte dafür, dass mich die Dogge nicht auffrisst. Gewiss. Kusch, aus. Was ist denn das für... Ich bin Hanuszewicz. Wie? Was für ein Hanuszewicz? Untersuchungsrichter Hanuszewicz aus Warschau. Fahren Sie mit Gott. Gott stehe Ihnen bei. Auf Wiedersehen. Moment! Lassen Sie die Tür offen. Ist meine Depesche nicht angekommen? Doch. Ich bin Untersuchungsrichter Hanuszewicz aus Warschau. Ich möchte Herrn Kubiszewski sprechen in Vermögensangelegenheiten. Verzeihen Sie meine späte Ankunft, aber man hat mir keinen Wagen geschickt. Ich weiß nicht, ob mein Herr Vater... So spät... Verzeihen Sie, aber Ihr Herr Vater erwartet mich. Ja. Bitte. Ja. Kommen Sie. Bitte einzutreten. Budzimisz, sei so lieb. Geh zur Seite, lass den Herrn herein. Bitte sehr. Danke. Ich hoffe, der Hund bleibt so höflich. Gewiss, ich hoffe es auch. Kommen Sie. Budzimisz. Aus! Meine Schwester, Herr Hanuszewicz. Herr Hanuszewicz, meine Schwester. Sehr angenehm. Die Hände, sie sind ja verschwitzt. Ah, die junge Frau, was sieht sie vermanscht aus und ungekämmt. Und was sind das für schwitzige Hände? Nein, nein, unglaublich. Ihr Bruder jämmerlich, ein Hänfling, abwesend, unaufmerksam. Und sie schweigt mit schwitzigen Händen. Absonderlich, absonderlich. Sie waren sicher überrascht, dass es so spät an Ihrem Tor klopfte, nicht wahr? Ein Klopfen? An der Tür? Ja, in der Tat. Es tut mir leid, die Herrschaften gestört zu haben. Gestört? Aber sonst hätte ich ja, um Sie nicht zu stören, ja über die Felder und am Haus vorüberfahren müssen. Wie Don Quixote. Gewiss. Was für ein Empfang. Absonderlich. Das Schweigen, das sich auftürmende Schweigen. Haben Sie Angst vor mir? Dem Untersuchungsrichter Hanuszewicz? Angst? Wovor? Weshalb dieses sich türmende Schweigen? Ja. Ja. Gewiss, er ist zu Hause. Wer? Als sei sein Vater ein König. Dabei ist er doch nur ein heruntergekommener Gutsbesitzer. Dahin, Stefan, für den Herrn. Bitte sehr. Sie haben sicher Hunger. Das sind Koteletts. Ja, verbindlichen Dank. Köstlich. Ah ja, köstlich. Was? Sitzen Sie, starren Sie mich an. Wie soll man denn da essen? Und das Schweigen türmt sich. Türmt sich. Oh, Mutter. Das ist Herr Hanuschewitsch. Nee, Frau. Eiskalte Hand. Stattliche Matrone. Erinnert an eine abgehalfterte Königin. Mein Gott, und die Hand so kalt. Brrr. Essen Sie ruhig weiter. Ja, verbindlichen Dank. Es ist... Sie starren mich an. Es ist das Schweigen aufgetürmt, auftürmend. Sie sind gewiss verärgert. Wegen, nun ja, der verfehlten Reise. Die Schweinskoteletts in Ihrem Hause sind vorzüglich. Koteletts, Koteletts. Wutschimisch. Mama, Toni hat noch nichts gesagt. Was? Wieso, was soll das heißen? Nichts gesagt. Wozu, Mama? Wozu denn? Toni. Aber weil ich... Wozu denn? Das ist doch gleichgültig. Lohnt nicht. Dazu wird doch noch... immer noch Zeit sein. Toni, ich bin also... Wie kann man denn... Was soll das heißen, es lohnt nicht? Toni. Es geht niemand was. Ist doch gleich. Mein Armer. Mein Mann ist heute Nacht gestorben. Was? Um Himmels Willen, wieso? Gestern hat er die Depesche eigenhändig angenommen und heute tot? Wie das? Und sie starren mich an. Worauf warten? Tut mir leid. Aufrichtig leid. Sehr leid. Erschütternd. Sieh, da ist... ja. Sehr leid. Vujimish. Aus. Kusch. Mein Gott, was für ein Tod. Anders irgendwie. Irgendwie ungewohnt. Ein natürlicher Tod? Für einen Untersuchungsrichter ungewohnt ungewöhnlich. So feierlich. Ich, wenn ich mir erlauben dürfte, ich war Ihrem Vater stets verbunden, hegte eine, wie soll ich sagen, große, irgendwie Hochschätzung für den, ja, Verblichenen. Darf ich den Leichnam sehen? Oh, mein Beileid. Ihre Hand immer noch kalt zittert. Kaum zu küssen auf die zitternde Hand. Heute in der Nacht, morgens stehe ich auf, gehe hinein, rufe Ignaz, Ignaz, nichts. Ignaz, nichts. Er liegt da. Ich fiel in Ohnmacht. Ja, ich fiel in Ohnmacht und seitdem zittern mir, sehen Sie, unaufhörlich die Hände. Da, sehen Sie. Was soll das, Mama? Sie zittern, zittern, zittern von allein. Mama. Zittern, zittern, zittern, zittern. Mama, es geht niemand was aus. Kusch. Das ist also ganz gleich eine Schande. Toni, Cäzilchen, geh ihm nach, bitte. Ja, Mama, komm, Wodimirsch, komm. Die Hände, meine Hände zittern, zittern. Ja, zittern, unaufhörlich zittern. Welche Verwirrung, zittern. Zittern, zittern, zittern, zittern, zittern, zittern, zittern. Sie wollten zu meinem Gatten, also gehen wir. Nach oben. Bitte. Oh, ja. Dort liegt er. Dort also. Hanuschewitsch auf die Knie. Ein schreckliches Unglück, so ein grausamer Schlag. Und die Kinder. Er liegt auf dem Rücken. Haben gar nichts erzählt, sind so stolz, verschlossen wie ich, wollen niemand in ihr Herz lassen. Wollen sich verbeißen in sich selbst, so unzugänglich, die Armen. Ach, Toni, wenn er sich nur... Liegt, die Hände gefaltet, das Gesicht angeschwollen, liegt... Wenn er sich nur nichts antut, ach, Toni. Hart ist er, verbissen, lässt mich nicht mit den Händen zittern, erlaubt nicht, den Körper anzurühren des toten Vaters, zu berühren. Das Gesicht geschwollen, blau wie bei jedem Erstickungstod. Man muss doch etwas tun. Toni, ach, wenn er nur einmal weinen würde. Blau geschwollen, erstickt, bestimmt. Wie üblich bei Herzattacken. Erwürgt. Das Herz, es ist das Herz, mein Herr. Er ist am Herzen gestorben. Oh, das Herz kann manchmal erwürgen. Ja, ja, es kann. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Edle Gesichtszüge. Hatsch! Nun, das wär's wohl. Gute Nacht. Guten Morgen, gnädiger Herr. Wünsche wohl geruht zu haben. Der Tee, das Frühstück. Stell es dahin. Guten Appetit, gnädiger Herr. Halt, warte einen Moment. Komm her. Jawohl. Euer Herr ist gestorben. Jawohl, ist gestorben. Und wie viele Dienstboten seid ihr? Da ist Andrzej und der Koch, Herr Untersuchungsrichter. Mit mir zusammen sind wir drei. Aha. Der Herr ist im Zimmer im ersten Stock gestorben? Jawohl. Wo schlaft ihr? Andrzej schläft beim Koch neben der Küche, ich in der Anrichte. Das heißt, das ist von dort, wo Andrzej und der Koch schlafen... keinen Zugang zu den Räumen der Herrschaft gibt, außer durch die Anrichte. Nein, es gibt keinen anderen. Nein. Und wo schläft die gnädige Frau? Früher schlief sie im Zimmer beim Herrn, jetzt im Zimmer neben dem Herrn. Hm. Seit er gestorben ist? Nein, nein, nein. Sie ist schon früher umgezogen, ungefähr vor einer Woche vielleicht. Hm. Und weißt du, warum? Ach, was weiß ich. Sag mal, wo schläft der junge Herr? Ja, unten, neben dem Speisezimmer. Ach, da ist das hier. Also ich weiß nicht, man kann so wirklich nicht anders sagen, dass er dir nicht... Guten Morgen, Madame Kubischewski. Ah, ja, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Es war sehr angenehm. Verzeihen Sie, ich fahre noch nicht. Ich möchte noch etwas bleiben. Ach, Sie sind es. Ach so, ja, Verzeihung. Sie wollen noch etwas bleiben, zum Leichenbegängnis. Gewiss, gewiss. Es ist mir eine große Ehre. Wer möchte den letzten Dienst verweigern? Wäre es mir erlaubt, den Leichnam noch einmal zu sehen? Bitte. Oh ja, das Rätsel von Leben und Tod, von Tod und Leben. Ja, ja. Sonderbar. Ausnehmend sonderbar. Dem Augenschein nach ist dieser Mensch Gutsbesitzer Kubischewski eines natürlichen Todes gestorben. Zwar sein Gesicht ist geschwollen und blau wie bei einem Erwürgten, ja, doch ringsum nirgends irgendeine Spur von Gewalt. Am Körper nicht, nicht im Zimmer. Es könnte wirklich so scheinen, als sei er ruhig gestorben durch einen Herzanfall. Trotzdem, ich muss den Hals mit dem Finger berühren. Was tun Sie? Was tun Sie? Was tun Sie? Regen Sie sich doch nicht so auf, meine arme Gnädigste. Nachsehen. Alles nachsehen. Alles prüfen. Zeremonien, zum Beispiel des Trauerns, sind gut, doch zu ihrer Zeit. Sie dürfen den Ablauf der Untersuchungen nicht stören. Schade. Leider immer noch keine offensichtliche Spur. Nicht am Körper, nicht auf der Kommode, hinterm Schrank auch nicht, nicht auf dem Teppich vorm Bett. Nur ein riesiger toter Kakerlak. Und siehe da eine gewisse Spur auf dem Gesicht der Witwe. Vorsichtig. Wie muss man doch immer vorsichtig sein? Warum sind Sie vor einer Woche in das Zimmer Ihrer Tochter umgezogen? Ich? Warum ich? Woher wissen Sie? Mein Sohn hat es mir geraten, damit mehr frische Luft. Mein Mann litt an Atemnot in der Nacht, keuchte. Aber was wollen Sie eigentlich? Was wollen Sie? Verzeihen Sie mir, bitte. Es tut mir leid, aufrichtig leid, aber... Aber? Was? Sie haben doch wohl... Ihnen ist doch wohl nichts aufgefallen. Wie dem auch sei. Jedenfalls möchte ich Sie bitten, Sie sprachen vorhin, glaube ich, von einem Leichenbegängnis. Nun, ich muss bitten, den Leichnam noch bis morgen früh hier zu belassen. Ignaz! Eben. Um seinetwillen. Ignaz! Wie denn, es ist eine Zumutung, dass... Nein, es ist unmöglich. Ignaz! Sie! Was ist beleidigend an einem unnatürlichen Tod? Beleidigend ist er vielleicht für den Mörder, aber doch niemals für den Toten oder für seine Verwandten. Ich muss mich sehr wundern. Doch darf man sich nicht ablenken lassen. Muss man die Untersuchungen fortführen, vorurteilslos fortführen. Nichts außer einem Kakerlak hinter der Kommode. Man könnte meinen, die Ermittlungen seien abzuschließen, ergebnislos. Tatsächlich gibt es ein Hindernis. Alle Verdachtsmomente, das Vorenthalten des Wagens am Bahnhof, das Anbellen durch die widerliche Docke Vrajimirsch, das nächtliche Nichtöffnen der Türe, das anfängliche Verschweigen der erwürgten Leiche im ersten Stock, das Anstarren während des Kotelettessens seitens der Verwandtschaft, das Schweigen, das Zittern der Hände der Witwe, das mich auf die Knie zwang, die ganze theatralische Inszenierung am Katafalk, das abendliche Verschließen der Türe, der Umzug der Ehefrau eine Woche vor dem Ereignis und so weiter und so weiter. All diese Verdachtsmomente scheinen zunächst jedenfalls ins Leere zu laufen. Aus einem einzigen banalen Grund. Der Tote, wie er hier im Sterbezimmer liegt, zur Decke starrt, ohne Würgemale, ohne Anzeichen für irgendein gewaltsames Einwirken, vom Kakerlak eventuell abgesehen, was noch unklar ist. Dieser Tote liegt auf dem Rücken und verkündet, ich bin eines natürlichen Todes gestorben, einen Herztod. Dies ist in der Tat eine Klippe. Und die meisten meiner Kollegen würden vermutlich an dieser Stelle die Ermittlungen abbrechen. Doch muss man weiterdenken. darf man sich nicht zufrieden geben. Nicht zufrieden geben. Oh, Herr Hanuschewitsch. Guten Tag. Ich hoffe, nicht zu stören. Aber nein, nein, Herr Anton. Wünsche ebenfalls einen guten Tag. Bitte, wollen Sie sich nicht setzen? Ja, danke. Darf ich Ihnen auch ein Zigarillo anbieten? Danke. Danke, nein. Ich rauche nicht. Da tun Sie gut daran. Ein wunderbares Haus haben die Herrschaften. Unerhört still ist es hier. Man könnte die berühmten Stecknadeln. Es ist etwas, immer etwas Schönes um das Elternhaus. Das Haus, ja, ja, gewiss. Wir haben Mäuse. Aber davon wollte ich gar nicht sprechen. Die Mutter sagte mir, dass sie hätten, angeblich. Also das heißt, dass sie... Oh ja, ich kenne ein ausgezeichnetes Mittel gegen Mäuse. Ratopex. Ratopex. Ritsch, ratsch, sind alle Nager weg. Ermordet. Ja, ich muss Ihnen energischer zu Leibe rücken. Den Mäusen. Weit, weit energischer. Ja. Sie waren angeblich heute Morgen bei Vater. Das heißt, vielmehr, verzeihen Sie, beim Leichnam. Ja, gewiss. Ah ja, und? Und? Was und? Angeblich haben Sie dort, ich meine, etwas gefunden? Ach ja, ich fand dort einen toten Kakerlak. So, so, ja, tote Kakerlaken gibt es hier viele. Das heißt, überhaupt Kakerlaken, nicht allein tote Kakerlaken. Haben Sie Ihren Vater sehr lieb gehabt? Ziemlich. Oh. Das ist nicht sehr viel. Ziemlich. Deshalb fragen Sie. Warum, mein lieber Herr Anton, sind Sie denn so gekünstelt? Ich? Gekünstelt? Wieso meinen Sie? Warum sind Sie in diesem Augenblick so blass geworden? Ich blass geworden? Oh, oh, wie schauen Sie so finster. Sie beenden die Sätze nicht, Sie lassen sich über Mäuse aus, über Kakerlaken. Warum ist das so, junger Mann? Ist es nicht besser, offenherzig zu beweinen, zu trauern? Sie haben lieb gehabt. Ziemlich? Und weswegen haben Sie vor einer Woche Ihre Mutter dazu veranlasst, das väterliche Schlafzimmer zu verlassen? Ich, wieso denn? Wieso? Vater brauchte doch frische Luft. Offenes Fenster. So kalt. In der bewussten Nacht haben Sie unten in Ihrem Zimmer geschlafen, ne? Unten. Ob ich? Natürlich, im Zimmer. Im Zimmer unten. Wünsche weiter einen angenehmen Tag, junger Mann. Sie entschuldigen mich. Was um des Himmels willen will er? Was? Für Jimisch. Gnädiger Herr, ich möchte höflichst anfragen, ob etwas fehlt. Ah, komm her, mein Junge. Nun, was hast du mir Neues zu sagen? Ach, weil Herr Richter gestern gefragt hatten, ob ich vorgestern Nacht in der Anrichte, ob ich dort geschlafen habe, da wollte ich noch was dazu sagen, dass nämlich in genau der Nacht, abends, der junge Herr die Tür zur Anrichte abgeschlossen hat, vom Speisezimmer aus, mit dem Schlüssel. Und der junge Herr hat diese Türe sonst nie abgeschlossen, abends mit dem Schlüssel. Nie und niemals und niemals und nie. Nur dies eine Mal. Und da glaubte er sicher, ich schlafe schon, denn es war zu einer sehr späten Stunde. Aber ich schlief noch nicht und ich hörte, wie er an die Tür herantrat und abschloss, mit dem Schlüssel abschloss. Wann er sie wieder aufgeschlossen hat, weiß ich nicht. Da war ich dann nämlich eingeschlafen. Erst am Morgen weckte er mich und sagte, unser Herr ist tot. Und aber da war die Tür zur Anrichte schon längst wieder auf. Warum? Was hat das zu bedeuten? Weiß nicht, Herr Richter. Nur sagen, Herr Richter, bitte nicht, dass ich es gesagt habe. So, so. Interessant. Bedeutend interessant. Wie ich doch sagte, ich bin einem innerlichen Tod auf der Spur und da passt es doch hinzu, wunderbar hinzu, dass man seitens des Herrn Anton, indem man die Türe zur Anrichte verschloss, jeden Anlass für einen äußeren Tod, etwa durch Raubüberfall seitens des Burschen Stefan, verhinderte. Nur noch Familienangehörige hätten nächtlich ins Zimmer des Toten gelangen können. Da muss man doch Acht geben, wie man doch immer weiter Acht geben muss. Reflektieren, immer weiter nachdenken muss. Das Netz um die Verdächtigen zieht sich enger und enger zusammen. Schon sehe ich, wie sich die Schlinge um den Hals des Mörders festschnürt. Doch ist da immer noch die Klippe. Es gibt keine Schlinge um den Hals des Ermordeten, da doch der Hals des Verstorbenen in unbefleckter Weise weißlich und unberührt schimmert, ohne die geringsten Spuren einer Erwürgung. Ein Dilemma. Ich komme nicht weiter. Ausgezeichnet. Ein überwältigendes Filet. Auf Ihre Küche, gnädige Frau. Und der Wein. Kompliment, Kompliment. Sie schweigen. Oh, sind blass und schweigen. Entziehen meinen Ohren ihre Stimmen. Essen nur halbe Happen. Versuchen krampfhaft, mich zu übersehen, meine Anwesenheit als nicht gegeben aufzufassen und darzustellen. Und wieder, ganz leicht, zittern die Hände der Madame, ganz leicht. Atmen, Kind. Halt mich sich gnädiges atmen. Fräulein. Ruhig, ganz ruhig. Bleib ganz ruhig. Ja, so ist brav. Wenn Sie mir gestatten wollen, ein wenig zur Unterhaltung beizutragen, meine Herrschaften, glauben Sie mir, die physische Gestalt der Tat, der malträtierte Körper, die Unordnung im Zimmer, alle sogenannten Spuren, das ist nebensächlich. Genau genommen eine Zugabe zum eigentlichen Verbrechen, eine gerichtsmedizinische Formalität, eine Verbeugung des Verbrechers vor den Behörden. Nichts Besonderes. Das eigentliche Verbrechen geschieht immer in der Seele des Täters, auch des Ermordeten. Die äußeren Einzelheiten? Ach, nicht von Bedeutung. Aber die innere Tat, das innere Verbrechen, darum geht es und nur darum. Du lieber Gott, ein Beispiel. Ein Vorfall aus jüngster Zeit. Da ersticht plötzlich ein Neffe, man weiß nicht warum, seinen Onkel, einen Wohltäter, der ihn 30 Jahre lang mit Gnaden überhäufte. Sticht ihn mit einer langen, altmodischen Hutnadel in den Rücken. Und bitte, ein derart großes psychisches Verbrechen und eine so kleine, kaum bemerkbare, lächerliche physische Spur. Ein winziges Löchlein im Rücken. Der Neffe rechtfertigte sich später vor Gericht damit, dass er aus Zerstreutheit den Rücken seines Onkels für den Hut seiner Cousine gehalten hätte. Na, wer wird ihm das glauben. Mein Herr, Virginius, Kusch, aus. Ja, ja, so leicht geschieht ein Verbrechen, dass man sich wundert, wie es Menschen überhaupt noch schaffen, eines natürlichen Todes zu, besonders wenn noch das Herz hinzukommt. Dieses heimliche Bindeglied zwischen den Menschen, dieser geheimnisvolle, unterirdische, verworrene Gang zwischen dir und mir. Diese Saug- und Druckpumpe, die so ausgezeichnet auszusaugen versteht und so wundervoll presst und zusammenpresst. Dazu noch die Trauer, Begräbnismienen, zitternde Hände, Würde des Schmerzes, Majestät des Todes. Ha, ha, ha, ha. Und alles zu dem Zweck, dass das Leid geehrt, erhöht werde. Damit nicht zufällig jemand in das Herz hineinschaut, das still und grässlich mordete. O Gott, die Witwe, bleich wie der Tod, steht auf, die Hände, sie zittern, zittern. Ich bitte sehr um... Mein Herr, Fujimisch aus, Kusch. Bitte sehr um Verzeihung, es lag mir fern, kränken zu wollen. Ich sprach nur allgemein vom Herzen, vom Herzbeutel, in dem ein Toter so leicht zu verbergen ist. Sie Niederträchtiger! Die Tür! Gut, gut, ich bin ein Niederträchtiger. Aber bitte sagen Sie mir, warum hat man in dieser Nacht die Tür verschlossen? Die Tür, das war nicht Mama. Ich weiß, ich habe sie zugeschlossen. Das war nicht Mama, ich weiß. Das ist nicht wahr, mein Kind. Ich habe die Tür verschließen lassen. Was erniedrigst du dich vor diesem Menschen? Mama hat es mir aufgetragen, aber ich wollte die Tür ebenfalls verschließen und habe sie abgeschlossen. Verzeihung, einen Moment bitte. Von welcher Tür? Die Tür. Die Tür zu Papas Schlafzimmer. Ich habe sie verschlossen. Ich habe sie abgeschlossen. Ich verbiete dir, so zu sprechen, hörst du, mein Kind? Ich hatte es befohlen. Was? Auch Sie haben Türen verschlossen? Ja. Warum haben die Damen die Türen verschlossen? Zum Zimmer des Gatten und Vaters ausgerechnet und ausnahmsweise und gerade und zufällig in jener Nacht. Zu welchem Zweck? Schämt ihr euch nicht, Erklärungen abzugeben? Vor dem? Schweigt. Gehen wir weg von hier. Kommt. Virginius. O Herr Anton, da werden Sie mir vielleicht sagen, warum Sie in jener Nacht die Tür zur Anrichte verschlossen haben und die Dienerschaft auf diese Weise vom Zutritt zu den herrschaftlichen Zimmern aussperrten? Ich? Die Tür abgeschlossen. Was denn? Haben Sie die Tür vielleicht nicht abgeschlossen? Es gibt Zeugen. Ach ja, ich hatte abgeschlossen. Und warum, wenn ich fragen darf? Warum haben Sie abgeschlossen? Ei, ei, die Damen starren entsetzt, ja, ja, entsetzt auf ihren Anton und die Hände zittern. Das kann ich nicht erklären. Komm, Virginius, wir gehen. Die sinkenden Schatten der Nacht. Wieder das Schneetreiben, wieder weiße Flocken, unschuldig und unberührt wie das Weiß am Hals des Erwürgten. Die Skelette der Bäume umlauern das Haus, dieses Haus, in dem ein maskierter, vorbedachter Mord grassiert. Was tut er, Anton? Cäcilien? Was tut er? Was? Ignaz? Was tut er? Was sucht er? Was läuft er immerfort in seinem Zimmer umher und umher? Was will er? Weiß nicht, Mama? Weiß nicht? Ignaz, er ist gestorben eines natürlichen Todes. Mama, das Herz. Mama, beruhige dich. Wo Jimmy sitzt. Es ist... Die Klippe, der weiße Hals, unberührt wie der Schnee, ungeheuerlich und ungeheuerlicher und ungeheuerlich. Und er läuft und läuft, geht und geht, macht Schritte und Schritte. Was geht da umher und umher? Was will er? Ignaz! Eine Schlinge. Was für eine Schlinge zieht er? Und warum? Was? Mama! Virginisch? Mama, es wird... Er läuft und läuft umher und umher und wir sitzen und sitzen hier und er... Mama? Aber es ist doch alles in Ordnung. Ja, mein Kind. Natürlich. Er ist eines natürlichen Todes, aber... Die Klippe. Es ist zum Wahnsinnigwerden. Die Klippe. Nun ja, ich werde mich immer weiter lächerlich machen und hartnäckig sein, auf meinen Erkenntnissen bestehen. Er ist ermordet worden, erwürgt. Entschuldigen Sie. Ah, Herr Anton, wie geht es Ihrem Hund? Danke, gut. Ich... Wo ist er? Warum haben Sie ihn nicht mitgebracht? Nein. Er schläft unten im Flur. Ja, es ist ja auch schon sehr spät. Sie haben Glück, dass ich noch nicht zu Bett gegangen bin. Ja, entschuldigen Sie die späte Stunde, aber Ihr Betragen und vorhin diese Ihre Worte, was hat das zu bedeuten? Entweder Sie reisen ab sofort oder Sie sagen, was das bedeutet. Das ist Erpressung. Endlich haben Sie gefragt. Sehr spät freilich und auch sehr allgemein, aber immerhin. Wie soll ich es... Ja, also bitte, Ihr Vater wurde... Was? Was wurde er? Erwürgt. Erwürgt. Gut. Er wurde erwürgt. Was noch? Sie freuen sich? Ich freue mich. Haben Sie noch irgendeine Frage? Aber man hat doch nichts gehört. Keine Schreie, kein Lärm. Niemand hat etwas ge... Na. Erstens, in der unmittelbaren Nachbarschaft des Zimmers schliefen nur Ihre Mutter und Ihre Schwester. Beide hinter fest verschlossenen Türen. Zweitens, der Täter konnte mit dem Opfer leicht fertig werden, da es... schlief. Gut, aber noch, wegen dieser Tat? Sie meinen gewiss, wen ich dieser Tat verdächtige, nicht wahr, junger Mann? Ja. Wen ich dieser Tat verdächtige? Ja, was meinen Sie? Glauben Sie, dass in dieses fest verschlossene, mit dicken Fensterläden ausgestattete und von Ihrem Wojimirsch so vorzüglich bewachte Haus, dass da irgendein Fremder von außen herein oder die, dass man vergessen hätte, die Türe zu verschließen, wo man doch hier so sehr Türen verschließt? Niemand konnte herein. Niemand. Niemand. Also bleiben nur drei von Ihnen und drei von der Dienerschaft. Nur den Dienern war es unmöglich, zu den Zimmern der Herrschaft zu gelangen, da, nun, man verschließt in diesem Hause viele Türen bei Nacht in bestimmten Nächten. Und hier hatten sie, warum weiß man nicht, sie jedenfalls hatten aus irgendeinem Grund die Tür zur Anrichte verschlossen. Oder wollen Sie behaupten, sie hätten sie nicht verschlossen? Ich habe sie abgeschlossen. Warum? Zu welchem Zweck haben Sie abgeschlossen? In dieser Nacht abgeschlossen. Ich schloss ab, ja. Ich weiß nicht, irgendwie mechanisch. Erstickt. Erstickt. Da ihre Mutter und ihre Schwester ebenfalls mechanisch ihre Zimmertüren abgeschlossen hatten, bleibt also nur... Na, was bleibt? Sie wissen es. Sie allein hatten freien Zugang zum Vater in jener Nacht. Schon ist der Mond untergegangen, alle Hunde schlafen, auch ihr Wojimir schläft süß, schläft tief und träumt und blafft im Traum. Und weiter drüben klatscht jemand hinter dem Walde. Also das soll wohl heißen, dass ich... Und dieses Lachen soll wohl heißen, dass nicht sie? Ich? Nein, wieso? In diesem Fall, junger Mann, wollen Sie mir bitte erklären, warum Sie nicht eine einzige Träne vergossen haben. Was heißt, keine Träne? Oh, ich hörte Ihre Mutter flüstern, vor sich hin flüstern. Mütter haben oft die Gewohnheit, ihre Kinder zu kompromittieren und zu verraten. Und jetzt, gerade eben, haben Sie gelacht. Sie haben erklärt, dass Sie sich über den Tod Ihres Vaters gefreut haben. Dass Sie sich darüber freuen. Das war Ironie. Verstehen Sie? War umgekehrt. Absichtlich. War den Tod des Vaters ironisieren? Junger Mann, warum schämen Sie sich so? Der Tod des Vaters, da braucht man sich doch nicht zu schämen. Oder, junger Mann, schämen Sie sich vielleicht, weil Sie ihn lieb hatten? Vielleicht hatten Sie ihn wirklich lieb? Gut. Wenn Sie... Dann ja, warum nicht, mag sein. Ich habe ihn lieb gehabt. Da, nehmen Sie. Was ist das? Seine Haare. Ein Büschel seiner Haare. Na gut, nehmen Sie sie mit. Ich will nicht, ich gebe sie Ihnen. Junger Mann, wozu diese Ausbrüche? Ist ja gut. Sie haben ihn lieb gehabt. Das Büschel Haare überzeugt mich auch fast. Aber sagen Sie mir, ich verstehe nicht, also, Sie hatten ihn lieb. Gut, gut, aber warum so viel Scham in dieser Liebe? So viel Verachtung? Sie wissen nicht. Nun ja, vielleicht werde ich es für Sie wissen. Sie haben ihn lieb gehabt, zweifellos. Doch als der Vater erkrankt, erwähnen Sie Ihrer Mutter gegenüber beiläufig, frische Luft sei nötig. Nicht wahr, frische Luft? Die Mutter, die ihn übrigens ja auch liebt, nickt mit dem Kopf. Richtig, ja, ja, gute Luft kann nicht schaden. Und sie zieht in das Zimmer neben der Tochter, um dort immer, auf jeden Ruf des Kranken hin, immer in der Nähe zu sein, um zu helfen. Nicht wahr? War es vielleicht nicht so viel. Es war so. Ja, eben. Es vergeht eine Woche. Plötzlich eines Abends verschließen Mutter und Tochter ihre Türen. Gott weiß warum. Soll man sich über jedes Umdrehen eines Schlüssels Gedanken machen? Eins, zwei, der Schlüssel umgedreht und hops, in die Betten. Tja, ja, und gleichzeitig verschließen sie im Untergeschoss die Tür zur Anrichte. Wozu? Ja, genau so war es. Wie Sie sagen, so war es. Na schön. Und dann fällt Ihnen ein, mein Gott, der Vater könnte doch noch etwas benötigen. Und weiter denken Sie, Mutter und Schwester sind womöglich schon eingeschlafen und wo doch der Vater noch etwas braucht. Leise, um niemanden zu stören, schleichen sie über die knarrende Treppe ins Zimmer des Vaters. Na, und da, als sie sich im Zimmer befinden, na, alles Weitere bedarf keines Kommentars. Dann bereits mechanisch los aufs Ganze. Ja. Was? Ja, aber ich bin ja gar nicht dort gewesen. Ich war die ganze Zeit unten, bei mir im Zimmer, bei mir. Ich habe die Tür zur Anrichte verschlossen, ja, aber ich habe auch die Tür in meinem Zimmer verschlossen, mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Da ist irgendein Irrtum. Was? Also auch Sie hatten sich eingeschlossen? Also frage ich, wer dann? Wer hat denn dann? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Doch. Jetzt. Erst jetzt fange ich an zu verstehen, dass wir vielleicht etwas erwarteten. Auf etwas warteten. Auf etwas. Vielleicht hatten wir, Mama Cecilie und ich, vielleicht hatten wir ein Vorgefühl, eine Ahnung. Und jeder schloss sich ein, denn wir wollten, dass der Vater, dass er selber damit fertig werden soll, allein. Ach, also in dem Vorgefühl, dass der Tod naht, unabwendbar näher kommt, in diesem Vorgefühl habt ihr euch alle eingeschlossen. Vor dem drohenden Tod eingeschlossen? Doch in diesem Fall, wer hat ihn dann ermordet? Ihr habt nur gewartet. Und kein Fremder konnte zu ihm ins Zimmer. Und niemand von der Dienerschaft. Aber ich war doch die ganze Zeit in meinem Zimmer. Die ganze Nacht eingeschlossen. Er sitzt da, bleich, regungslos, die Augen fortgezogen nach innen, gesenkte Lider. Was sieht er? Sieht er sich vom Bett aufstehen, die Treppe hinaufschleichen, mit Händen tatbereit, begierig zu... Eingeschlossen. Was zweifelt er? Woran wird ihm klar, dass dieses Hinaufschleichen mit tatbereiten Händen womöglich gar nicht so unmöglich wäre? Er ringt mit meinem Verdacht seit... Eingeschlossen. Ungefähr 12 Stunden, ja, so ist es. Oh, er senkt den Kopf der Arme wie ein gebrochener Mensch. Den Kopf. Ich war's. Ich bin losgegangen. Wieso losgegangen? Losgegangen, los, wie Sie sagten, mechanisch, los aufs Ganze. Was? Wirklich? Sie bekennen? Sie waren es? Sie, wirklich? Sie? Ich bin losgegangen, aufs Ganze. Ah ja. Naja, und das Ganze dauerte nicht länger als eine Minute. Nicht länger als eine Minute, höchstens eine Minute. Und auch da, weiß nicht, ob nicht zu viel gerechnet, eine Minute, ja. Und dann ging ich in mein Zimmer zurück, legte mich ins Bett und schlief ein, ja, ja. Und vor dem Einschlafen... Dass es so glatt, dass er so glatt gesteht. Fast könnte man meinen, mit einem ungewöhnlichen Genuss gesteht. Man kann nicht... Zweifellos, er hat es getan. Nun sitzt er da, der Mörder. Doch sein Geständnis nützt mir nichts, gar nichts. Vor diesem Hals gibt es kein Herumdrehen. Er ist rein, unbefleckt, ohne Spuren einer gewaltsamen Verletzung. Er muss mir helfen. Er hat gestanden. Er wird mir helfen. Er wird verstehen. Er vertrauen. Wie muss man doch immer und immerfort Vertrauen haben? Wie darf man doch das Vertrauen nicht leichtfertig aufgeben? Wie muss man doch dem geständigen Mörder vertrauen? Junger Mann, ich bitte, sehen Sie, wie soll ich, sehen Sie, es gibt da ein gewisses Hindernis, eine, ja, Klippe. Ich meine, Sie werden verstehen, eine rein formale Angelegenheit, nichts von Bedeutung, nur eine Formalität. Es handelt sich darum, dass der Körper eigentlich, Sie verstehen, keine Spur des Erwürgten, also keine Spuren gewaltsamen, verstehen Sie? Physisch gesehen, nun ja, ist er gar nicht, sondern einfach an einer Herzattacke. Der Hals, wissen Sie, der Hals. Der Hals ist unberührt. Aber Sie werden verstehen. Sie werden sicher verstehen. Nein, nein. Wohin? Gleich wird er. Wohin bloß? Da, Schrank, schnell. Ringsum Hosen des Verstorbenen und ich darin. Sieh sie durch den Spalt der angelehnten, nur wenig offenen Tür. Psst, lausch, lausch, so lausch doch. Was ist? Warum kommt er nicht? Was lässt er mich denn so lang warten? Was ist denn das? Was soll das heißen? Soll das heißen, er betrügt mich? Spielt nicht mehr mit? Soll das... Psst. Triumph. Triumph. Psst. Jimmy's. Jetzt sollte ich wohl hinausgehen. Oh ja, grauenhaft. Das Bett verwühlt, Kissen durcheinander. Der Körper schräg, schräg über das Kissen geworfen und am Hals, am bisher doch so reinen, so weißen Hals, wunderbar deutlich die Abdrücke aller 10 Finger. Verbrechen mit Vorbedacht. Kriminalhörspiel von Matthias Brandt. Nach der Erzählung von Witold Gombrowicz. Übersetzung aus dem Polnischen Walter Thiel. Musik Tomasz Tarczynski. Es sprachen Peter Matitsch, Lieselotte Rau, Bernd Ludwig, Sabine Werner, Hermann Ebeling und Gerd Warmeling. Schnitt Regine Kraus. Ton Gerd Puhlmann. Regieassistenz Irene Fischer. Regie Bärbel Jarchow-Frey. Produktion Deutschlandradio Berlin 1998.